für mich der schönste Traum. Dein Bild erscheint mir jede Nacht. Du bist für mich der schönste Traum. Für mich allein bist du erdacht. Ach, blüht im Traum und der schönste Liebesmai. Vergeht die Nacht, ist man erwacht, ist er vorbei. Du schöner Traum, ich halte dich fest, damit du mich, das bitte ich dich, nie mehr verlässt. Bitte, bitte, Komplimente sind doch Sitte und jede Frau herzige. Kleine, zarte Schmeicheleien ich erwarte, wenn sie der Wahrheit auch fern. Brauch nicht zu lügen, sie sind für mich die schönste Frau, das wissen sie doch genau. Frauen schauen sehr genau, bevor sie trauen, sind überlegen und schlau. Aufblüht im Traum uns der schönste Liebesmai. Vergeht die Nacht, ist man erwacht, ist er vorbei. Du schöner Traum, ich halte dich fest, damit du mich, das bitte ich dich, nie mehr verlässt.